Goedenavond, dit is het informatieuur. Vanavond een gesprek dat ik vorige week voerde met de Berlijnse denker, professor Dietmar Kamper. Hij was hier voor een lezing en kort voor die lezing heb ik een gesprek met hem gehad over zijn manier van schrijven. Maar eerst, wie is Dietmar Kamper? Hij is in Nederland vrijwel niet bekend. Hij is een socioloog die zich beweegt op het grensgebied tussen wetenschap en literatuur. Hij zelf heeft een aantal boeken geschreven, onder andere eentje die heet Geschichte der Einbildungskraft. Hij is vooral bekend vanwege zijn vaardigheden om een heleboel mensen bij elkaar te brengen op een bepaald thema. Samen met ene Wolf heeft hij een groot aantal bundels uitgebracht in de afgelopen jaren. Misschien bekend in Nederland zijn bundels over het postmodernisme of over het boek van Adorno en Horkheimer, waar hij vaak op terugkomt, De Dialectic der Aufklärung. Als eerste vroeg ik hem naar zijn manier van schrijven. Hoe verhoudt hij zich en tot de wetenschap aan de ene kant en de literatuur aan de andere kant? Ja, we hebben voor korte tijd in Berlijn, om dat te klaren, een kleine workshop gemaakt met de titel Zwischen Wissenschaft und Literatur, der Essay. Essay heißt ja Versuch, und wir haben darunter gefasst alle Schreibversuche, die weder Literatur noch Wissenschaft sind, um herauszufinden, ob es dort Ähnlichkeiten gibt, wie man das überhaupt bestimmen kann. Und es ist zwar im Rahmen dieses Workshops nicht sehr weit gekommen mit dem Bestimmen dieser Eigenart des essayistischen Schreibens, aber immerhin kann man sagen, es gab und es gibt ganz intensive Traditionen. Es gab zum Beispiel die große Tradition des Essays bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno und anderen aus dem Umfeld der kritischen Theorie, da ist auch Krakauer zu nennen und andere. Und es gibt vor allen Dingen in anderen Ländern, insbesondere in Frankreich und Spanien, seit langem eine Tradition, in der diese Vorsicht seitens der Wissenschaft und seitens der Literatur nicht existiert gegenüber einem Mischprodukt, in Anführungsstrichen, das also leicht in den Verruf kommt, weder das eine noch das andere zu sein, also weder Literatur noch Wissenschaft und insofern wertlos. Aber ich glaube, angesichts bestimmter Veränderungen in der gegenwärtigen kulturellen Landschaft und in der gesellschaftlichen Entwicklung wäre ein solches Schreiben, das sich selbst sensibel hält für Prozesse, die nicht ohne weiteres, nun sagen wir einmal, eingetragen werden können in die üblichen Skalierungen der wissenschaftlichen Sprache und auch nicht so ohne weiteres zu erfassen sind durch die Literatur, dass solche Erfahrungen weiterhin artikulierbar bleiben. Ich hatte am Schluss dieser Tagung noch deutlich zu machen versucht, dass ich glaube, dass die Essayistik, die uns Not tut, in einem unterschieden ist von der Literatur und von der Wissenschaft, insofern sie kein herkömmlicher Diskurs des Begehrens nach einem Objekt mehr ist. Das heißt also, wenn Wissenschaft Aneignung, Wissensaneignung über bestimmte Sachverhalte ist, wenn Literatur sich an ein Thema heranschreibt und es deutlich macht, dann könnte man das als Formen des Begehrens bezeichnen, während ich glaube, dass die Essayistik eher umgekehrt durch ein Fremdwerden der Welt bestimmt ist und dass sie nicht mehr in der Form der Aneignung oder in der Form der Spiegelung arbeitet, sondern Spuren verzeichnet, die sie vielleicht selbst zunächst auch gar nicht recht begreift. Mein Freund Jean Baudrillard hat es mal so gesagt, Möglicherweise steckt in der Essayistik eine Tradition, die mit der Verführung durch das Objekt zu tun hat und die unterschieden werden muss durch das Begehren, das das Subjekt in Form hält, in Schwung bringt, in Bewegung setzt. Und diese vielleicht nur an Nuancen unterscheidbare Differenz ist mir zum Schlüssel geworden für ein Schreiben, das sich abtrennt, das sich loslöst aus den gängigen Formen und so etwas wie ja, Versuche in Ausatmen und Dissoziation unternimmt. Also das war auch ein Titel meines Veranstaltungsteils in Berlin, womit wir sagen wollten, es geht im Unterschied zu dem nun sagen wir einmal fundamentalen Verhältnis des Annehmens, des Sich-Einverleibens, vielleicht um das Gegenteil beim Essay, also um eine Art des von sich wegschreibens, des sich selbst Fremdwerdens im Schreiben. Alle Prozesse der Selbsterkenntnis, des sich besser selbst kennenlernen und so weiter, sind eigentlich damit unterbrochen. Und es spielt sich auf der weißen Fläche oder auch auf dem Bildschirm des Computers, heute schreiben ja viele Essayisten noch bereits so, spielt sich ein anderes Drama ab. Also das Drama, in dem das Subjekt, das schreibt, sich verliert, in dem es auch verschwindet. Und das scheint nach all meinen bisherigen Erfahrungen die Provokation zu sein, die von einem solchen Schreiben ausgeht. Ich habe darunter mehrfach heftig leiden müssen. Man hat stellenweise nicht verstanden, um was es geht. Man dachte, es geht um eine neue Form des Irrationalismus. Aber das muss ich weit von mir weisen. Es geht in der Tat um ein Schreiben, das nicht auf das Objekt zugeht und nicht aus einem Hunger kommt, sondern eher aus einem Überfluss und aus einem Verführtwerden durch das Objekt. Dietmar Kamperher maakt een onderscheid tussen het begerende subject dat zijn honger stillend, zou je kunnen zeggen, het object zich eigen maakt en daardoor als subject zegeviert in het schrijven aan de ene kant. Zeg maar de wetenschappelijke aanpak, ook de klassieke literaire aanpak. En daartegenover de hele voorzichtige, experimentele vorm van schrijven in het essay, waarbij men zichzelf verliest en een vreemde taal gaat uitproberen, een idee uitprobeert, waarbij het geleid wordt door een object dat verleidt, dat niet dat eigenlijk op zichzelf staat en waar men omheen cirkelt. Ja, je luistert naar een interview dat ik vorige week maakte met de Berlijnse socioloog Dietmar Kamper. Als volgende vraag legde ik hem voor waarom de mensen tegenwoordig zo'n afwijzende houding hebben tegenover zo'n vreemde manier van schrijven in het essay. Also dieses Schreiben enthält, glaube ich, ein Risiko und das wirkt sich auch noch im Lesen aus. Also die Gefahr, sich selbst zu verlieren, ist immer noch eine die nicht gerne aufgesucht wird. Und ich glaube, die muss man bestehen, wenn man ein solches Unternehmen, einen solchen Versuch, also einen solchen Essay ausprobiert. Das experimentelle Verhältnis, das man dabei eingeht zu sich selbst, ist in der Tat dieses, dass nach dem Niederschreiben auch der Schreiber selbst nicht in jeder Hinsicht versteht, was er geschrieben hat. Ich verweise noch einmal auf den Versuch in den 20er Jahren, diese Écriture automatique. Das ist ja gescheitert in dem großen Sinne, dass man also nur sich selbst von allem freimachen muss, um dann eben eine allgemeine Schreibspur anonymer Art zu finden. Aber etwas davon ist übrig geblieben. Und das scheint mir in Anbetracht auch der wirklichen Prozesse, wie sie sich gegenwärtig vollziehen, eine Analogie zu sein. Es entgeht uns ja immer mehr. Die Wissenschaft und die Literatur müssen sich, wenn sie sich selbst treu bleiben wollen, beschränken. Der Essay entgrenzt und entschränkt sich an der Stelle und er wird so vielleicht in die Lage versetzt, eine Form zu entwickeln, die sich dieser Art der permanenten Entgrenzung auch in den realen Prozessknoten und Prozessentwicklungen finden und auffinden lässt. Ich will es einmal so sagen, die Forderungen, dass das, was dort steht, das, was gesagt wird, verständlich sein soll, verstehe ich zwar, das ist in dem Sinne vielleicht das Verständlichste überhaupt, aber es führt doch meist dazu, dass man sich kleine Kopfverhältnisse schafft, in denen man übersichtlich argumentieren lernt, in denen man ein geordnetes Feld herstellt, ohne Rücksicht darauf, wie die Beziehung dieses Kopfverhältnisses zu den Erfahrungen nun eigentlich beschaffen ist. Und ich sehe darin die Gefahr, dass sich Wahrnehmung in einem sehr weiten Sinne verstanden verschließt gegenüber dem, was geschieht. Und man kann auch sehr deutlich sagen, die sich steigernde Inkompetenz von Literatur und Wissenschaft hat damit zu tun, dass entscheidende Bereiche, die jedem Menschen eigentlich auch in seinem Alltag heute zugänglich sind, nicht thematisiert werden. Dass man da gar nicht herangeht, dass man sich scheut oder nur mit erheblicher Verspätung dazu kommt, solche Fragen ernst zu nehmen. Ich schätze, dass im Augenblick die etablierten Wissenschaften, die etablierten Sozial- und Humanwissenschaften mindestens 10, vielleicht manchmal sogar 30 Jahre hinter der Zeitentwicklung her sind und erst mit solcher Verspätung überhaupt aufnehmen können, was geschieht, was passiert. Und das bringt uns doch in arge Kalamitäten, wenn man also den Versuch nicht aufgibt, zu begreifen, was los ist, was geschieht. Die Menschen machen unendlich viel mehr, als sie verstehen. Sie stellen her, was sie sich nicht vorstellen können. Ich spiele da auf Günter Anders an, der ja darauf eigentlich sein ganzes Werk gegründet hat, dass da eine solche Diskrepanz größer wird, immer größer wird, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten. Und angesichts dieser enteilenden und weglaufenden, in der Beschleunigung sich entziehenden realen Verhältnisse ist meines Erachtens auch die Literatur und auch die Wissenschaft gehalten, sich mit dem Essay aufs Neue zu beschäftigen. Weil ich glaube, er wäre als einziger und am ehesten in der Lage, durch die seltsame Umkehrung, also das Risiko der Subjektauflösung und der Subjektdezentrierung, um vielleicht eine harmlosere Formel zu wählen, also in der Lage ist, von diesen verständlichen Wünschen nach Verständlichkeit und geordneten, übersichtlichen Verhältnissen Abstand zu nehmen. Thank you. Dietmar Kamper gaf als antwoord dat het huidige literatuur, een wetenschapsbedrijf, eigenlijk vreselijk achter de ontwikkelingen aanhollen en helemaal geen voorstelling kunnen maken van de zaken die om ons heen gebeuren. Dietmar Kamper doet dat dan met twee woorden. Dat wat we herstellen, kunnen we ons niet voorstellen. En het essay is dan een experiment om op een vreemde manier iets wat we misschien, wat de auteur zelf ook niet direct zal begrijpen als hij het opschrijft, toch naar boven te halen. Als volgende vroeg ik hem of het schrijven als bezigheid, als werk, als zodanig niet in de schaduw is komen te staan van al die maatschappelijke ontwikkelingen en het nadenken kan dan misschien wel op een vreemde manier, maar als de functie van het schrijven, zeg maar, helemaal terugvalt tot een middeleeuwse bezigheid, hoe kan dat dan toch naar voren geschoven worden, datgene wat je opschrijft? Ja, es gibt ja nun schon längst verschiedene Schreibarten und man wird wahrscheinlich auch die neueste Entwicklung in der Revolutionierung der Verhältnisse, also wenn man die dritte industrielle Revolution nimmt, die Computerisierung der Gesellschaft, nicht verstehen können, ohne zu verstehen, was Schrift ist. Natürlich ist das, was ein Essayist macht, der gelegentlich auch einen Computer benutzt, immer noch in der Tradition der asketischen Übung zu sehen, die im Mittelalter erfunden worden ist, wenn Sie so wollen, also für unsere Tradition jedenfalls erfunden oder wiedererfunden worden ist, dass also andere Texte abgeschrieben werden. Das ist ja die Herkunft des Schreibens. Und man schrieb eben sehr lange, man schrieb fremde Texte. Sehr viel später schrieb man eigene Texte. Und heute, denke ich, an der Spitze oder da, wo es gelingt, schreibt man wieder fremde Texte. Das heißt, es ist nicht so, dass der Autor authentisch mit sich selbst nun etwas hervorbringt, was nur ihm gehört, sondern man muss diesen vielleicht verblüffenden Sachverhalt ins Auge fassen, dass er etwas schreibt, was ihm überhaupt nicht gehört, was durch ihn hindurchgeht und was so fremd ist wie ein fremder Knochen, wenn man das Bild mal erlaubt. Das heißt also, er unterzieht sich einer Übung, die bei ihm selbst natürlich auch Effekte hat, also bestimmte Qualitäten, bestimmte Wahrnehmungsfähigkeiten entwickelt, die möglicherweise dann dieses mittelalterliche Schreibwerkzeug vergessen lässt. Ich denke, darauf kommt es nicht an, wenn der Essayist oder der essayistische Schreiber einmal an diesem Punkt angekommen ist, wo er merkt, dass es eigentlich nur fremde Gedanken gibt. Und diese fremden Gedanken findet er dann auch wieder in den Materialien, in den Maschinen, aber auch in der Weise, wie sie aufzeichnen und begreift, dass diese Aufzeichnung eine anonyme Aufzeichnung ist, also eine namenlose, in die er vielleicht auf die Weise eindringen kann. Also ich würde das nicht so skeptisch sehen. Es gibt ja viele Kollegen und ich habe Freunde und Bekannte, die längst mit dem Computer schreiben. Ich schreibe noch mit der Hand, nicht mal mit der Schreibmaschine, weil dieses Tempo, diese Geschwindigkeit mich dauernd daran erinnert, dass es eine körperliche Tätigkeit ist und dass sie vermutlich auch als körperliche Tätigkeit mit dem Körper als Schriftsphäre oder als Schriftmedium zu tun hat. Sehr oft habe ich gedacht, dass ich eigentlich nur auf das Papier schreibe, was in meinen Körper längst eingeschrieben ist. Das ist zum Teil sehr alt, das gehört der Phylogenese an. Wir kennen die die kodierte Schrift, die unseren genetischen Code ausmacht. Wir wissen aber auch bereits einiges darüber, wie historische Texte in die Körper geschrieben worden sind und wie Menschen, Autoren davon Rechenschaft gegeben haben. Ich denke mir, ein Autor wie Kafka wäre nicht möglich, ohne sein Sensorium dafür die Schrift zu entdecken, die in seinem eigenen Körper geschrieben ist. Und das bringt mich immer noch dazu, also die Handschrift zu benutzen, nicht weil es eine besonders fortgeschrittene Art des Schreibens wäre, sondern weil sie die Verbindung hält. Die Verbindung wird aber auch gehalten, weil man ja nach wie vor die Hände, die Finger benutzen muss. Der Computer, der auf Stimme reagiert, ist noch nicht so entwickelt, dass man ihn ohne weiteres benutzen könnte. Wobei ich jetzt nochmal darauf komme, dass es natürlich auch eine Art von Radio-Essay oder von Film-Essay gibt, die diese von mir genannten Kriterien erfüllen. Also eine subjektlose Sprache, eine subjektlose Schrift umsetzen in Hörbares und in Nachlesbares auf Bildern, auf Bildschirmen. Und das bringt mich dazu, vielleicht doch diesen Abstand vom Schreiben mit der Hand noch einmal neu zu thematisieren, mit Blick darauf, dass es natürlich Aufzeichnungsmöglichkeiten gibt, auch wie das, was wir jetzt hier machen, dass Sie mir ein sensibles Gerät vorhalten, das meine Stimme aufzeichnet. Es gibt dann eine Schrift, eine Sprachschrift, wenn Sie so wollen, auf Ihren magnetischen Bändern und das geben Sie dann wieder her. Also auch das, denke ich, gehört mit zu den Verfahren. Erst recht gehört dazu dann die Filmspule bzw. das Videotape. Und es eröffnet sich von daher ein sehr weiter Raum, in dem Schrift etwas Fundamentales ist. Wir wissen ja seit Derrida, dass mit der Sprache eine besondere Illusion einhergeht, nämlich die, dass es möglich sein könnte, präsent zu sein, während die Schrift dies von Anfang an nicht hat. Also das illusionslosere Medium in gewisser Weise ist. Möglicherweise ist es auch das gründlichere. Also wenn man einmal hinzunimmt, dass nicht nur Schrift in Büchern sich findet, sondern eben die Erinnerungen der Gattung zum Beispiel in Körpern geschrieben ist, dann sieht man, wie weit das gesteckt ist. Und dann ist natürlich Schreiben, in welcher Form auch immer, und essayistisches Schreiben in der eben gekennzeichneten Weise, vielleicht eine Art der Erinnerung, die durchdringender, genauer, präziser ist als jene Verfahren, die wir als Wissenschaft und als Literatur kennen. Ja, u luistert nu naar een interview met de Berlijnse socioloog Dietmar Kamper. Ik vroeg hem of het schrijven als werk, als bezigheid, niet veroordeeld is tot een onbeduidende middeleeuwse bezigheid in het licht van de moderne technologieën. Dietmar Kamper is daar niet zo sceptisch over. Hij zegt dat hij zelf gewoon met pen op het papier schrijft en niet zoals anderen al achter de computer zit. Hij ziet het schrijven als een lichamelijke bezigheid, een contact met het lichaam en daarom gebruikt hij ook de pen. Hij vergelijkt dat dan ook met Kafka en hij zegt dan dat het schrijven eigenlijk een soort overbrenging is van hetgeen in het lichaam is opgeslagen. Een soort schrift dat in het lichaam is vastgelegd. En hij zegt dan dat het niet alleen betrekking hoeft te hebben op het papier, maar dat soort dingen ook goed in de vorm van een radio-essay of een film-essay gemaakt kunnen worden. Thank you. De volgende vraag die ik Dietmar Kamper stelde was in hoeverre het fascisme nu een breuk veroorzaakt heeft in deze vreemde, subjectloze, essayistische manier van schrijven. Es ist ja auffallend, dass gerade in Deutschland diese Tradition abgebrochen ist. Und ich glaube, es ist während des Nationalsozialismus im Wesentlichen geschehen. Möglicherweise hat es dann Auswirkungen, Nachwirkungen gegeben, die lange Zeit verhindert haben, dass in der Tradition jener Schreiber wie Kassner, also Rudolf Kassner oder Gottfried Benn und Ernst Jünger, aber eben auch die von mir genannten anderen Autoren, Walter Benjamin, Siegfried Krakauer und anderen, dass in dieser Tradition weitergemacht werden konnte. Es hat sich dann eigentlich über Frankreich so eine Rückspiegelung oder eine Rückübersetzung ergeben, und dieses neue Schreiben ist meines Erachtens dann auch damit aufgetaucht und sehr früh verdächtigt worden, dass es gemessen an der Tradition der Aufklärung zumindest komplizierter ist und damit in die Gefahr gerät, wiederum den alten gegnerischen Irrationalismus zu verstärken. Also ich habe viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, warum diese Vorwürfe so stereotyp sind, warum sie sich dauernd wiederholen, warum eigentlich kaum etwas Neues auftaucht als die Angst davor, obwohl es doch eigentlich eine Art des Schreibens ist, die überhaupt nicht vereinbar ist mit irgendeiner Form von Ideologie, von Absicht, von Machtentfaltung, von Indoktrination und Manipulation, warum sich sofort der Gedanke einstellt, es könne hier dem Faschismus Vorschub geleistet werden und nicht, wie ich glaube, erst eigentlich das Thema Faschismus aus all seinen Verdrängungen befreit und endlich thematisiert werden, endlich angegangen werden. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die angstmachenden Begleiterscheinungen nicht gemindert werden können. Wenn man so schreibt, dann ist es wirklich eine Art des Selbstverlustes, das ist nicht nur eine Metapher, dann ist es wirklich so, wenn man das liest, dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, was aber nicht am Essay liegt, sondern an den im Essay beschriebenen Zuständen, dann ist es wirklich so, dass man sein Heil lieber dort sucht, wo nun sagen wir einmal, kleinkarierte Modelle Sicherheit versprechen. Und das scheint mir nun ein ganz entscheidender Einwand zu sein gegen diese Stereotypen, Widerstände und Einwände, dass ohne ein gewisses Risiko, ohne ein Experiment, ohne die Gefahr, die natürlich mit jedem Selbstverlust und mit jeder Selbstvergessenheit verbunden ist, also aufsuchen, beziehungsweise nicht vermeiden zu können, dass man da lieber ausweicht und sich zurückziehen möchte in Felder, die man kennt, die übersichtlich geordnet sind und fast alle bis zur Unfruchtbarkeit beackert. Aber ohne das Risiko, um es noch einmal zu wiederholen, wird sich da nichts ändern und wird sich vor allen Dingen an dem verhängnisvollen Punkt nichts ändern lassen, dass wir unsere eigenen historischen Produktionen, eigentlich jedenfalls die des 20. Jahrhunderts, nicht verstanden haben. Dass wir immer noch nicht begriffen haben, was wir tun, was wir getan haben. Und deswegen verstehe ich meine Art des Insistierens auf einem solchen Schreiben auch als eine Vorbereitung für größere Aufgaben. Ich glaube nicht, dass es damit schon getan ist, dass man sich übt. Die Übung könnte den Zweck haben, die immer noch unbegreiflichen, inkommensurablen Schrecklichkeiten der vergangenen Jahrzehnte adäquater zu begreifen, zu verstehen und auch zu erklären, als es bisher gelungen ist. Het fascisme heeft volgens Dietmar Kamper inderdaad een breuk veroorzaakt in deze manier van schrijven, die in de jaren 20 en 30 wel bedreven werd en die daarna verdwenen is. Pas de laatste decennia is dat eigenlijk via een spiegeling, een omweg via Frankrijk, weer in de Bondsrepubliek, denk ook in Nederland, weer terechtgekomen. In ieder geval is het vooroordeel tegen deze manier van schrijven, al zou het irrationeel zijn en daarmee al direct eigenlijk geassocieerd zijn met de gevaren van het fascisme. In ieder geval in zijn opvatting ongegrond. Hij vindt dat deze manier in ieder geval een poging is om datgene te doen wat wetenschap en literatuur op dit moment nalaten, namelijk te proberen te begrijpen wat wij eigenlijk in deze 20e eeuw aan het doen zijn. Daar is nog steeds geen begrip van welke verschrikkingen er in de oorlog en alles daarna, ook nog in de latere decennia, allemaal is aangericht. En deze manier van schrijven, die benadert dat wel. Naast de thema's die we tot nu toe hebben behandeld in dit interview, zoals de verhouding tussen het lichaam en het schrijven, het vreemde schrijven in de vorm van het essay, maar zoals ik ook al zei, ook zijn werk in het postmodernisme debat of zijn geschriften over de dialectiek der Aufklärung, heeft Dietmar Kamper ook al lang een grote belangstelling voor het thema Atlantis. Dat klinkt een beetje vreemd. Het is inderdaad een vrij occult thema, zou je kunnen zeggen. Of een thema wat natuurlijk ook door de nazi's weer is opgepakt. Het is een thema wat in ieder geval de laatste eeuw, in ieder geval ook, zou je kunnen zeggen, een echte een Duits thema is wat zij hebben uitgewerkt. En nu wist ik dat hij daar een boek over heeft geschreven met een aantal mensen. En dat hij nu een bootreis aan het voorbereiden is met allerlei soorten wetenschappers. Ook met archeologen en biologen en andere sociale wetenschappers. Waarbij zij zullen ga naar de plek waar men Atlantis vermoedt. Dat ligt, geloof ik, inderdaad in de Atlantische Oceaan. Ik geloof ergens in de buurt van de Canarische eilanden. En ik vroeg hem naar de stand van zaken en hoe hij op het thema Atlantis is gekomen. Also das Thema Atlantis hat mich begleitet natürlich von früher Jugend an, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Dann war es wieder untergegangen, aber im Zusammenhang mit der Beschäftigung, die ich seit Jahren der Fantasie, der Einbildungskraft widme, ist mir dieses Thema immer wieder in die Quere gekommen und ich glaube, es gibt daran einiges sehr deutlich, einiges sehr sehr interessant, was zu verdeutlichen wäre mit Blick auf ein besseres Verstehen auch dessen, was Fantasie ist. Atlantis steht ja als Chiffre für eine untergegangene, prächtige Welt, die vor dem Beginn unserer Geschichte existiert hat und die sagenhafte Wirkungen bis in unsere Geschichte hinein entfaltet hat. Dieser Untergang einer Welt vor der Sündflut ist als Modell eigentlich für den menschlichen Lebenslauf sehr geeignet, jedenfalls für den, der sich in unseren komplizierten Verhältnissen abspielt und den die Psychoanalyse ja mit einer neuen Aufmerksamkeit belegt hat. Also es gibt offenbar sehr intensive Kindheitserfahrungen, die untergehen und die dann nach einer sogenannten Latenzzeit in ihren Wirkungen wieder auftaucht, auch begriffen werden kann und als Anknüpfungspunkt dient für eine Arbeit an Störungen, die die Menschen haben. Und mir hat nun, mir scheint es nun so zu sein, dass die Atlantis-Sage, die uns ja von Platon überliefert ist, also von einem der Gründerväter der Philosophie, eine Affinität hat, also eine ganz enge Beziehung zu dem, wie die Fantasie selbst strukturiert ist. Also auch die Erinnerung, also auch die Einbildungskraft, die uns immer viel zu spät erst ermöglicht, in Zustände und Verhältnisse, Lebensformen zurückzudenken, die als immer verloren gelten müssen. Kindheit kann man nicht wiederholen, so wenig wahrscheinlich wie Atlantis. Und diese strukturelle Affinität ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen für eine intensive Beschäftigung mit den Traditionen der Deutung, der Erklärung dieses Phänomens. Wir haben seit circa 5 Jahren jetzt in Berlin eine Arbeitsgruppe, die sich jedes Semester mindestens einmal trifft und neue Lektüren zusammenträgt, neue Bücher, die irgendwo aufgetaucht sind, gemeinsam bespricht und eben weiterzugehen versucht in dem Unternehmen, den Untergang von Atlantis als eine Traumatisierung zu begreifen, die für die geschehene Geschichte nicht unwichtig ist, möglicherweise sogar so wichtig, dass die entscheidenden Nichtereignisse innerhalb dieser Geschichte etwas mit diesem untergegangenen Atlantis zu tun haben könnten. Also es gibt von Freud und seinen Schülern ja den Versuch, die Traumathese auf die menschlichen gesellschaftlichen Kollektive zu übertragen, eventuell sogar auch auf die Menschheit. Freud schreibt in hinterlassenen Schriften, die gerade erst publiziert worden sind, sehr viel davon, dass die neurotische Grundverfassung der Menschenart, auf die er sich ja dann im Wesentlichen bezogen hat, möglicherweise mit den Eiszeiten erworben worden ist und mit einem großen, übergroßen erdgeschichtlichen Ereignis zusammenhängen können, das die Menschen nicht haben, adäquat bearbeiten können. Aus diesem Unternehmen ist nun schon manches hervorgegangen, wie gesagt, ein Buch und der Plan, nun eine Ausfahrt zu wagen im nächsten Jahr an die wahrscheinliche Stelle des untergegangenen Kontinents. Das muss irgendwo im Atlantik sein, südlich der Azoren, nördlich von Madeira. Es gibt, wie man weiß, natürlich ganz viele Überlegungen zur Lokalisierung dieses Kontinents. Es ist im Mittelmeer gesucht worden, bei Helgoland, in der Wüste Sahara, Wie ich vor kurzem gehört habe, gibt es auch eine ganze Rege Art Landesliteratur in Venezuela, in Mexiko, wo also auch Spekulationen über den Ort dieses untergegangenen Reiches und dieses untergegangenen Kontinents, von dem Platon ja sagt, dass es die vollkommenste Staatsverfassung gewesen sei, die man sich denken kann. Dass also sehr viel und sehr viel Widerlegtes darüber geäußert worden ist, wo es gelegen haben mag. Also eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die, wenn man die Angaben von Platon sehr genau nimmt, dass es irgendwo da, wie ich angegeben habe, situiert gewesen sein muss. Und wir wollen also in diese Gegend fahren, mehr so im Sinne einer symbolischen Ausfahrt, nicht um es zu finden, was ja dann auch ganz furchtbare Konsequenzen hätte für uns rückwirkend, weil damit natürlich dann die Traumatisierungsthese möglicherweise widerlegt wäre. Denn das traumatisierende Ereignis ist nach Freud wahrscheinlich gar nicht real, sondern ist erst, es kann real sein, aber es ist wahrscheinlich, hat es mit der szenischen Erinnerung, mit der narrativen Erinnerung der Menschen zu tun, dass man ein derart nach rückwärts projiziertes Vollkommnes braucht, um sich im Leben überhaupt zurechtzufinden. Also wir sind eher zwiespältig, was es bedeuten würde, Atlantis zu finden. Es gibt wilde Gerüchte darüber, dass für das Jahr 89 oder 92 da Aktivitäten im Gange seien und dass dieses Tauchen nach der Titanic möglicherweise nur ein Probelauf gewesen ist für eine viel größere Operation. Wenn es denn so weit käme, dass man Spuren findet, die man da vermutet, wäre das wahrscheinlich in einem unglaublichen kulturellen und medialen Rummel sehr bald auch wieder langweilig geworden. Also ich verspreche mir mehr davon, Atlantis nicht zu finden, wenngleich damit das Thema nicht etwa aufhört. Denn ich denke, die Struktur der menschlichen Erinnerung, die Form der menschlichen Fantasie und Einbildungskraft hat etwas mit diesem Komplex Atlantis zu tun. Ja, Dietmar Kamper geeft dus in zijn antwoord hier duidelijk verband tussen de Atlantis-mythe en een soort algemene trauma wat de hele mensheid zou hebben gehad. Een trauma dat niet helemaal waar hoeft te zijn, dat hoeft helemaal niet gebeurd te zijn. Het kan. Het doel van de bootreis die zij gaan maken is ook niet om Atlantis te ontdekken. En, Dietmar Kamper zegt dan ook dat het rampzalig natuurlijk zou kunnen zijn voor al hun vooronderstellingen als Atlantis wel ontdekt wordt. Omdat het dan ja, helemaal bijgesteld zou moeten worden, de hele traumathese die... Zoals hij zei, dus ook in de nagelaten werken van Freud voorkomt. In ieder geval is het een trauma dat heel erg gebaseerd is op het idee dat het voor de vooruitgang noodzakelijk is. In de traumaverwerking om vooruit te komen dat er een ideaalbeeld is wat ver achter je ligt. En dat is het idee... werken zij in een werkgroep uit en doen dat via publicaties. En volgend jaar dus met zo'n bootreis om te kijken hoe de fantasie, de inbeelding ja, gebaseerd kan zijn op zo'n oeroud algemeen menselijk trauma van een verloren teloorgang, een ondergang van een wereld die heel erg perfect en mooi moet zijn geweest, maar die we niet meer kennen en waar we niet meer naartoe terug kunnen. Net zoiets als een jeugd die je ook hebt gehad, waarvan beelden opkomen na een bepaalde tijd, die ook is afgesloten, waar je niet meer naartoe terug kan. Dit was het interview wat ik vorige week maakte met Dietmar Kamper. Ik wilde degene die mij geholpen heeft bedanken. Dat is Annabella Weisman. Zij heeft dat voor mij geregeld. Ik kan hier verder weinig vertellen over de publicaties van Dietmar Kamper. En dat geeft ook al aan hoe triest de zaken er eigenlijk in Nederland voor staan. Er zijn heel weinig boeken van hem hier te krijgen in de boekhandel. Het beste is dat je maar gewoon afreist naar Berlijn. Want daar liggen ze allemaal in de boekhandel en kun je ze opzoeken. In Concours Boeg bijvoorbeeld, of in tijdschriften als Tumult. En zoals ik ook al zei, een groot aantal bundels die ook allemaal bij verschillende uitgeverijen zijn uitgegeven. Goed, hier wilde ik het bij laten.